Also man auf so einer Landwehre, wenn man zu Hause hast, dann wird man auch zu Hause mit dem Jahr. Wenn man bei Bayern aus Teheran umgeht. Und zu Iran. Ich heiße Afsun Ranjwa und bin am 14.08.1994 in Bremen geboren. Meine Eltern kommen aus Teheran, das liegt in Iran. Diese Gruppe zu Iran zu leben und heißt es, dass sie Musik Irani mischen und پیش خونمونم زیاد ایرانی حرف میزنن. Ich spreche Deutsch und Iranisch. Besonders Persisch in meinem Leben ist, dass ich viel persische Musik höre. Und bei uns wird auch manchmal Iranisch gesprochen. Heimat. Meine Tante, meine Cousine, meine Cousins und meine Familie. Heimat. عمرن اگه لنگمو پیدا کنی هر جوری خواستی با دلش تا کنی. Das Harry Potter Buch habe ich zum Geburtstag, wo wir in Iran waren, bekommen. Die Kärtchen, die da drunter liegen, gehört zu meinem Harry Potter Spiel. Das Bilderbuch hat meine Tante mir vom Iran geschickt, wo ich noch kleiner war. Das PlayStation-Spiel Shark Tale habe ich von meiner Schwester geschenkt bekommen. Das Lernbuch, wo es rosa ist, mit Blumen und einer Sonne drauf, das habe ich von meiner Tante, wo wir in Iran waren, geschenkt bekommen. Das gelbe Säckchen hat meine Mutter mir gegeben, wo Schmuck drin war. Die Schachtel, die silber ist, die haben wir auf Iran mitgebracht. Da war Schokolade drin. Die Schokolade, die draufklebt in einer Verpackung, die gehört zu der Schachtel. Da ist noch der Deckel mit den zwei Männern drauf. Das ist eine Keksschachtel gewesen. Die Limonadenflasche habe ich von unserer Küche mitgebracht. Die Gewürze habe ich von unserer Küche auch mitgenommen. Damit das in den Koffer auch mit reinkommt. Ja, das Geld, das habe ich von meiner Mutter auch bekommen, damit das auch in den Koffer rein kann. Der grüne Schein ist 1 Euro wert und die anderen beiden sind ein paar Cent wert. Und die Münze, die ist nichts wert, damit kann man da im Iran nichts kaufen. پیدا کنی